Herr der Heimat übers weite Meer. Fährt durch Nacht und Sturm ein graues Heer. Wenn uns einer fragt, woher wir sind, klingt so an, vor unser Lied im Wind. Aus dem steilen Land und von Tirol, aus den Kärntnerbergen sind wir wohl. Hoch im Norden kämmt in Schnee und Eis, Hitlers Alpenchor vom Edelweiß. Hoch im Norden kämmt in Schnee und Eis, Hitlers Alpenchor vom Edelweiß. Über Fjorden halten wir die Wacht, gegen Engelland geraten Macht. Mancher Friede lässt sein rotes Blut, unsere alten Jäger treffen gut. Auf dem Steierland und von Tirol, auf dem Kärntnerbergen sind wir wohl. Hoch im Norden kämpft in Schnee und Eis, Hitlers Alpenchor vom Edelweiß. Hoch im Norden kämpft in Schnee und Eis, Hitlers Alpenchor vom Edelweiß. Starb ein Kamerad den Helden hoch, blüht im Schnee die Alpenrosen rot. Und für ihn, der Herr der Heimat schied, singen wir als letzten Gruß das Lied. Auf dem Steirerland und von Tirol, auf den Kärntner Bergen singt ihr hoch. Hoch im Norden kämmt in Schnee und Eis, in das Alpenchor vom Edelweiß. Hoch im Norden kämmt in Schnee und Eis, Hitlers Alpenchor vom Edelweiß. Hoch im Norden kämpft in Schnee und Eis, Hitlers Alpenchor vom Edelweiß.